Das sind die aktuellen Themen für Nienburg und den Landkreis. Weitere Sprachkurse für Flüchtlinge, Stopp, ich wehre mich und HSG reist nach Soltau. Radio Mittelweser, Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Im Studio für Sie ist Philipp Moritz. Der heimische Landtagsabgeordnete Grant Henrik Tonne sowie Vertreter der SPD aus dem Landkreis und der Leiter der Volkshochschule Dieter Bode trafen sich kürzlich zu einem Informationsaustausch. Hauptthema waren die von der VHS organisierten Sprachkurse für Flüchtlinge. Eine flächendeckende Verteilung auf die Samtgemeinden sei dabei sehr wichtig, da die Flüchtlinge nicht mobil seien. Weitere Kurse seien in Planung, so heißt es. Das Familienservicebüro des Landkreises Nienburg bietet heute einen Themenabend mit dem Titel Stopp, ich wehre mich an. Inhaltlich werden Fragen geklärt, wie sich Kinder und Jugendliche im Alter gegen Gefahren schützen können, kündigt Lutz Sommerfeld vom FSB an. Also welche Gefahren gibt es? Wo benötigt das Kind Hilfe von Erwachsenen? Oder an wen sollen sich Kinder dann bei verbalen Übergriffen zum Beispiel wehren? Oder welchen Einfluss haben Medien auch auf die Entwicklung der Kinder in diesem Bereich? Im Vortrag werden Tipps und Anregungen natürlich gegeben und auch konkrete Lösungsansätze und Vorschläge. Beginn ist heute um 19.30 Uhr in der Grundschule Haßbergen. Der Großteil der Nienburger Gaststätten erfüllt nicht die gesetzmäßig auszuhängenden Jugendschutzbestimmungen. Das ergab eine stichprobenartige Kontrolle in der Innenstadt des Fachdienstes Jugendarbeit und Sport des Landkreises. Demnach seien dennoch allen Geschäftsleuten die Bestimmungen bekannt. Mit seiner Präventionsstrategie Communities That Care, kurz CTC, wirkt der Landkreis verstärkt auf die Einhaltung der gesetzlichen Regelungen hin. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. Für die Handballer der HSG Nienburg geht es an diesem Samstag nach Soltau. Der dortige MTV ist aktuell Tabellenzwölfter und spielt noch um den Klassenerhalt. Auch deshalb dürfe man den Gegner nicht unterschätzen, warnt Trainer Dirk Pauling. Zudem wird in Soltau ohne Haftwachs gespielt. Wir haben wirklich sehr gute Individualisten, die mit dem Ball sehr gut umgehen können. Und das zeigt auch immer, dass sie viele Tore werfen. Da müssen wir zusehen, dass wir ihre Abwehr stabil hinbekommen und deren individuellen Stärke versuchen, stark einzuschränken und das gemeinschaftliche in der Abwehr hinzubekommen. Beginn der Partie ist Samstag um 19.15 Uhr in Soltau. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.